5 Liter Maserati, auf dem Fagioli in der ersten Runde ein so großartiges Rennen gefahren ist. Fagioli hat diese erste Runde mit einem Durchschnitt von etwa 210 Stundenkilometern gefahren und beendete sie mit Vorsprung an der Spitze. Er hat jetzt allerdings schon zweimal bauen müssen. Wieder das gleiche Bild, das wir Ihnen immer berichten müssen. Nein, nein, nicht das gleiche Bild. Diesmal hat sich auch in der Kurve der Abstand und der Vorsprung von Caracciola vor Brauchitsch nicht vergrößert. Brauchitsch stieg ihn jetzt ganz, ganz dicht auf der Ferse beim kleinen Ausgang aus der Kurve. Und so bleibt es für unser Auge, jetzt die Gerade entlang, soweit wir gucken können, nicht einen Zentimeter gelingt es Caracciola, weiter von Brauchitsch wegzukommen. Bitte, bitte achten Sie jetzt darauf, was der Sprecher Ihnen zu sagen hat, aber satt, Herr Lager. Für uns ist es so, dass Caracciola höchstens seinen Vorsprung vor Brauchitsch gehalten hat in der Kurve. Hören Sie jetzt darauf, wie sich das Bild gestaltet. Achtung, bis zum Ersatzteil. Meine Damen und Herren, hier ist das Ersatzteillager. Die Spitze, Caracciola auf Alfa Romeo. Und von Brauchitsch auf Stromlinien Mercedes-Benz nähert sich jetzt dem Ziel. Es sind noch etwa 3 Minuten zu fahren. Wir erwarten jetzt die Fahrer auf der nach Norden gerichteten Strecke. Sie gehen dann zum letzten Mal durch die Nordschleife und kommen dann durch Ziel. Achtung! Sie hörten eben Fagioli vorbeifahren. Er liegt aussichtslos im Rennen. Jetzt kommt Stuck! Das war Hans Stuck, der immer noch an 4. Stelle hinter dem Schweizer Bergmeister Stuber liegt. Wir warten jetzt gespannt darauf, ob von Brauchitsch oder ob Caracciola an erster Stelle aus dem Walde auftaucht. Wer zuerst auftaucht, wird das Rennen gewonnen haben, denn in der Nordkurve kann sich nichts mehr ändern. Noch sind sie nicht da. Die Spannung im Publikum ist auf dem Höhepunkt. Alles ist aufgestanden und schaut voller Erwartung nach der auf der Leinwand. Jetzt kommen sie. Und war ein wenig aus dem Kurs geraten und jetzt geht er noch einmal mit Vollkraft in die Runde hinein, um wenigstens einen Triumph für Maserati hereinzuholen. Da Bürger 2 Rekorde. Von Brauchitsch führt vor Caracciola. Das ist eine Überraschung, meine Damen und Herren. Eben kommen sie an. Eben kommt der silberne Pfeil, der schwere, wuchtige des Manfred von Brauchitsch. Da schwingt er in die letzte Kurve hinein. Mit Vollgas. Jetzt kommt schon der Kompressor.